Arten und ihre Bestandteile nachhaltig zu nutzen und drittens die Vorteile, wie es dort heißt, die sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergeben, gerecht aufzuteilen. Doch während sich die internationale Klimapolitik in der Folge stetig weiterentwickelte, nahm die Entwicklung nach der Konvention über die biologische Vielfalt 1993 einen anderen Verlauf. Die Tragweite des Themas war lange nicht im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Wer kennt schon das Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit? Ein Folgeabkommen, das den grenzüberschreitenden Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen regelt. Oder wer kann etwas mit den IG-Zielen, dem Vorgänger zum Montreal-Anfang? Dass die Jahre zwischen 2010 und 2020 eine UN-Dekade der Biodiversität waren, ist ebenfalls untergegangen. Das ändert sich hoffentlich mit dem Gipfel von Montreal. Es wäre zu wünschen, dass wir ihn eines Tages als Startpunkt eines neuen Umgangs mit der Natur wahrnehmen werden. Umweltministerin Steffi Lemke sprach jedenfalls kurz danach von einem starken Abkommen auf internationaler Ebene. Die kanadische Presse sogar von einer historischen Vereinbarung. Doch nicht nur das Zustandekommen der Übereinkunft ist erfreulich. Die Inhalte sind auch überraschend gut, selbst wenn sie in Gänze nicht das hervorgebracht haben, was die Wissenschaft für nötig erachtet. Generell formuliert das neue Rahmenabkommen die Vision, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts im Einklang mit der Natur leben. Bis dahin soll sich die vom Menschen verursachte Aussterberate auf ein Zehntel verringert haben und der Umgang mit Biodiversität nachhaltig sein. Diese Vision ist unterlegt mit 23 mehr oder weniger konkreten Zielen, die bis zum Jahr 2030 zu erfüllen sind. Zu ihnen zählt sehr prominent die Vorgabe, bis dahin 30% der Erdoberfläche an Land und im Meer unter Naturschutz zu stellen. Ziel 3. Das sogenannte 30x30-Ziel.